Wir waren von dieser Falle etwa noch einen Tagesritt entfernt, als ich durch mein Fernrohr die Nachhut der Comanchen sichtete. Weiter durften wir uns ihnen nicht nähern. Wahrscheinlich würde der Feind bald Lager für die Nacht beziehen. Inzwischen ritt ich mit Old Shorehand in anderer Richtung noch einmal zur Oase, die von hier aus in 2 Stunden zu erreichen war. Oh, Massa Shatterhand und Massa Shorehand seien wieder da. Das große Freude für schwarze Neger Bob. Ihn bringen sofort Stiefel und ziehen euch Mokassins aus. Ja. Gleich wieder da. Ich bin auch froh, endlich festes Schuhzeug an die Füße zu kriegen. Ja, es geht mir genauso, Sir. Man ist die Dinger eben nicht gewohnt. So, hier haben schon bringen Stiefel. Oh nein, nein, nein, nicht machen selber, Massa. Wozu Bob da sein? Setzen ihm hin, die Gentlemen, und Bob schon machen. Du verwöhnst uns ja, Bob. Sag mal, mein Junge, wo ist denn Shiba Big? Er ist doch wohl noch da. Nein, ihm sein weg. Was? Dann bist du verloren. Du haftest mit deinem Kopf für ihn. Und Bob haben schönen Kopf. Ja, ja. Mit viel List drin. Massa werden gleich sehen, wenn kommen ins Haus. So, Stiefel dran, ihm können gehen. Also los, vorwärts. Wollt ihr mitkommen, Schuhend? Nein, geht nur allein, Sir. Massa doch nicht denken ernst, dass rote Mann weg sein. Bob mache nur Spaß. Dort sein eiserne Herz. Ja, du lieber Himmel. Was hast du denn mit dem armen Kerl gemacht? Massa Shatterhand doch sehen. Indianer soll nicht werden hauen und auch nicht schießen. Wie arme Bob soll machen, dass ihm nicht weglaufen. Also, sein pfiffig und bindet 4 lange Stangen auf seine Buckel. Ach, ich verstehe. Die reichen über seinen Kopf und zu beiden Seiten so weit heraus, dass er damit unmöglich zur Tür hinauskommen kann. Ganz mächtig feine Idee von Bob, nicht Massa? Naja, das schon. Aber hat er sich denn das so ohne weiteres gefallen lassen? Oh, er nicht wollen. Aber Bob sagen, dass ihm geben viel Maulschellen, dann haben ruhig machen lassen. Bob seien doch listig wie Fliege auf Nase. Uff, mein weißer Bruder möge mich sofort von diesen Stangen befreien. Ist es eines Häuptlings würdig, in dieser Weise gequält zu werden? Ist das dein Befehl gewesen? Nein. So hat es Bob aus eigenem Antrieb getan. Shiba Big wird ihn töten, sobald er wieder frei ist. Dann wirst du nie wieder frei sein. Der Schwarze hat nur seine Pflicht erfüllt, dich an der Flucht zu hindern. Hättest du mir dein Wort gegeben, nicht zu entfliehen, so könntest du draußen im Freien sitzen. Shiba Big darf dieses Wort nicht geben. Du darfst es tun, weil deine Flucht den Comanchen doch nichts mehr nützen kann. Großer Donner und seine Krieger sind von einer Übermacht an Apachen unter Winnetous Führung bereits eingekreist und werden in das Kaktusfeld gelockt, wo sie sich uns ergeben müssen. Sie werden sich nicht kampflos ergeben. Wir werden einfach so lange warten, bis sie dazu bereit sind. Denn wir haben Wasser, sie aber nicht. Wir könnten sogar kurzen Prozess mit ihnen machen und alle in wenigen Minuten vernichten, ohne dass es uns einen Schuss kostet. Wir brennen den Kaktus an. Uff. So etwas tut Old Shatterhand nicht. Weißt du das? So bestimmt. Jedenfalls können sie uns nicht entgehen. Old Shatterhand irrt sich. Ihr werdet meine roten Brüder nicht lange umzingelt halten können. So, meinst du? Und warum nicht? Hast du vergessen, dass Nale Masyuf mit vielen Kriegern kommt? Er kann nicht kommen. Wir haben ihn und seine Leute bei den 100 Bäumen gefangen genommen. Und ohne Pferde und Feuerwaffen mit den Soldaten als Bewachung über den Rio Pecos geschickt. Dort erst wird man sie wieder freilassen. Uff. So kann Shiba Big nichts mehr für sie tun. Sein Herz ist traurig, wenn er daran denkt, wie die roten Krieger ohne Pferde und ohne Waffen leben sollen. Das ist ihre Sache. Ihr habt das Kriegsbeil ausgegraben. Wir sorgen jetzt dafür, dass ihr Frieden halten müsst. Also habe auch ich mein Pferd und meine Waffen verloren. Nein. Ich bin trotz deiner Feindseligkeit noch immer dein Freund. Du sollst dein Eigentum zurückbekommen. Uff. Ich hoffe auch, dem Häuptling Großer Donner und seinen Leuten entgegenkommen zeigen zu können, wenn er sich ohne Gegenwehr ergibt und das Versprechen ablegt, das ich von ihm verlangen muss. Shiba Big sieht ein, dass er Old Shatterhand doch sein Wort geben durfte, nicht zu entfliehen. Es ist noch immer Zeit dazu. Eisenherz. Also, Sheba Big gibt es. Hau. Ich vertraue dir. Hier meine Hand. Wie es unter Männern üblich ist, die zu stolz sind, um nach einem Vorteil zu trachten, der nur durch Lüge und Verrat zu erlangen ist. Ich mache dich jetzt von diesen Stangen los. Erwarte aber von dir, dass du dich nicht an Bob rächen wirst. Sheba Big will vergessen, dass dieser Schwarze ihn beleidigt. Oh, das sei ein gut, roter Mann. Dann Bob helfen losmachen. Nein, nein, das mache ich schon selbst, Bob. Eisenherz ist mein Freund. Old Shatterhand wird sein Vertrauen nicht bereuen. Er streckte die steif gewordenen Glieder und ging dann mit mir hinaus ins Freie. Mutter Sanna brachte uns das Essen. Und als am Wasser Ruhe eingetreten war, man hatte dort die Pferde für den Abend getränkt, legten wir uns nieder. Eisenherz zwischen Old Shatterhand und mich. Wir hatten das nicht von ihm verlangt, aber er stellte sich freiwillig unter unsere Aufsicht, um seine ehrlichen Absichten zu beweisen. Am nächsten Morgen ritten wir fort. Auch Webster und Hawley waren diesmal dabei. Unsere Kavalkade war 200 Mann stark, also mehr als genug, um mit den Comanchen fertig zu werden. Bald hatten wir deren Fährte gefunden und folgten ihnen schnell. Dabei näherten wir uns ihnen aber nur so weit, dass sie nicht erkennen konnten, ob Weiße oder Rothäute hinter ihnen seien. Denn sie sollten uns ja für die Dragoner halten. Durch mein vorzügliches Fernrohr konnte ich alle ihre Bewegungen genau beobachten. Am Abend dieses Tages erhob sich ein starker Wind, wie er in Llano Estacado nicht selten ist.